Als Butch und ich damals die städtische Müllkippe betrieben, gab es einen Fledderer-Dienstag. Der war Butchs Idee. Wir hatten auch einen Rattensamstag, aber das ist eine andere Geschichte. »Wenn Sie wühlen wollen«, sagte Butch, »sollten wir einen Tag dafür festlegen, damit wir sie überwachen und sicherstellen können, dass kein Kiffer oder Säufer sich das Bein aufschlitzt und am Ende noch Wundbrand bekommt.« Ein alter Trinker, der an den meisten Dienstagen aufkreuzte, war Ranny Lacasse. Er war ein übler Laberer, wie man in Maine sagt, der vermutlich sogar im Schlaf vor sich hinquasselte. Wenn er auf frühere Zeiten zu sprechen kam, sagte er einleitend immer, »Das Bild habe ich nie und nimmer vergessen.« So geht es mir mit unserem Jagdausflug im Jahre 1978, der unser Leben verändert hat. Die Bilder habe ich nie und nimmer vergessen. Wir brachen am 11. November jenes Jahres auf, einem Samstag, und wollten am 17. oder 18. wieder zurück sein, vielleicht früher, wenn einer von uns oder beide bereits ein Stück Rotwild erlegt hatten. In diesem Fall blieb uns reichlich Zeit, es bei der Schlachterei Ordway in Gates Falls zerlegen zu lassen. Jeder isst an Thanksgiving gern wild, vor allem Mark, der am 21. aus dem College heimkommen würde. Anfang der 50er Jahre hatten Butch und ich zusammengelegt, um uns aus Militärbeständen einen Willis-Jeep wie den von Roy Rogers in der Fernsehserie zu kaufen. Im Jahre 1978 war er längst ein Oldtimer, aber immer noch perfekt dafür geeignet, Lebensmittel und unsere Ausrüstung zu transportieren, wenn wir in den Wald tuckerten. Sheila warnte uns jedes Jahr, unsere Nelly Belly werde irgendwo im 30-Meilen-Wald mit Achsenbruch oder Getriebeschaden liegen bleiben, aber das tat sie nie. Wir fuhren mit dem Willis dort hinaus, bis es Butch nach Westen zog. Nur gingen wir nach 1978 praktisch nicht mehr auf die Jagd. Wir mieden das Thema sogar, obwohl wir natürlich viel darüber nachdachten, schwer zu vermeiden. Inzwischen hatte ich mein erstes Buch verkauft und Butch verdiente Geld mit Comics und Graphic Novels. Nicht so viel wie später mit seinen Bildern, aber ein hübsches Sümmchen, wie Ranny Lacasse vielleicht gesagt hätte. Ich küsste Sheila, Butch umarmte sie und los ging's. Auf der Chapel Road gelangten wir zur Cemetery Road, dann weiter zu den drei Forststraßen, von denen jede mehr überwuchert als die anderen war. Unterdessen waren wir tief im 30-Meilen-Wald und konnten schon bald den Jurassic Creek hören. In manchen Jahren war er kaum mehr als ein murmelnder Bach, aber in diesem Sommer und Herbst hatten wir Sintfluten erlebt und der alte Jurassic brauste mächtig. »Hoffentlich ist die Brücke noch da«, sagte Butch. Das war sie, aber sie hing leicht nach Steuerbord. An eine der Stützen war ein gelbes Schild mit einem einzigen Wort genagelt: »Unsicher«. Bei der Schneeschmelze im Frühjahr darauf wurde die Brücke ganz weggerissen. Danach musste man 20 Meilen bachabwärts fahren, um den Jurassic überqueren zu können, fast bis nach Bethel. Das Schild brauchten wir nicht. Wir hatten schon seit Jahren nicht mehr riskiert, über die Brücke zu fahren, aber an diesem Tag waren wir sogar unsicher, ob wir uns zu Fuß darüber trauen sollten. »Mal ehrlich«, sagte Butch, »der Teufel soll mich holen, 20 Meilen auf der Route 119 runterzufahren, um dann wieder 20 raufzufahren.« »Außerdem könnte dich dabei die nächste Streife anhalten«, sagte ich und klatschte mit der Hand auf die Seite des Jeeps. »Unsere Nelly Belly hat seit 1964 keine Prüfplakette mehr.« Butch schnappte sich seinen Rucksack und seinen Schlafsack und ging damit zum Rand der klapprigen alten Holzbrücke. Dort blieb er stehen und drehte sich um. »Kommst du auch?« »Ich warte lieber ab, ob du es bis drüben schaffst«, sagte ich. »Falls die Brücke einstürzt, kann ich dich rausfischen. Und wenn die Strömung dich mitreißt, winke ich dir zum Abschied nach.« Tatsächlich wollte ich nicht, dass wir beide gleichzeitig auf der Brücke waren. Damit hätten wir nur das Schicksal herausgefordert. Butch machte sich auf den Weg hinüber. Trotz Wasserrauschen konnte ich das hohle Klacken seiner Stiefelabsätze hören. Als er drüben anlangte, ließ er seine Sachen fallen, zog die Hose runter und zeigte mir den blanken Hintern. Als ich hinüberging, spürte ich die Brücke zittern, als lebte sie und litte Schmerzen. Wir gingen zurück, jeweils einzeln, und holten die Kartons mit unseren Vorräten. Sie waren voller Dinge, die Männer im Wald so aßen. Rindfleisch-Eintopf von Dintimor, Dosensuppen, Sardinen, Eier, Speckstreifen, Puddingbecher, Kaffee, reichlich Wonderbread, 2 6er-Packs Bier und unsere jährliche Flasche Jack Daniels. Auch 2 T-Bone-Steaks,